und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf den Kamm. Spiel ich mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So, mit diesem guten alten Schmuddelkinderlied spielen wir uns ein. Wir, das sind außer mir die Headband aus Köln, der Jan Reimer Gitarre, der Kleusel Quietschau am elektrischen Bass, Men Breuer am Schlagzeug, und der Uli Rademacher aus Hamburg Mundharmonika. So, und jetzt wird's aktuell politisch, sozusagen politbardenpolitisch. Nämlich, nach dem neuen Kriegsdienstverweigerungsrecht war die unsäglich alberne Gewissensprüfung abgeschafft. Aber das Bundesverfassungsgericht, also die schwarz-braunen Richter in den roten Roben, haben das neue Kriegsdienstverweigerungsrecht für verfassungswidrig erklärt. Und das heißt, die unsäglich alberne Gewissensprüfung ist wieder Voraussetzung für die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer